Hallo und willkommen zu Fallspiel, heute mit dem Hörspiel Heinrich, Vorname Hauptfeldwebel. Robert Weber erzählt hier eine Gerichtsverhandlung gegen einen ehemaligen Angehörigen der Bundeswehr, der in Afghanistan eingesetzt war. Das Hörspiel stammt aus dem Jahr 2014 und der Autor verlegt die Handlung in die Zukunft, nachdem der Abzug der Bundeswehrsoldaten aus Afghanistan abgeschlossen ist. Inzwischen ist das Gros der deutschen Streitkräfte heimgekehrt und die ISAF-Mission ausgelaufen. Deutschland beteiligt sich aber an der Folgemission Resolute Support, die die afghanischen Sicherheitskräfte bei der Sicherung des Landes unterstützen soll. Die Lage vor Ort ist jedoch nach wie vor unsicher, weshalb etwa General Hans-Werner Fritz, bis vor kurzem Befehlshaber der Auslandseinsätze der Bundeswehr, die Fortführung des Engagements der Bundeswehr im Land befürwortet. Heinrich, Vorname Hauptfeldwebel. Hörspiel von Robert Weber. »2014. Der Krieg in Afghanistan ist für die NATO vorbei. Bis auf ein kleines Restkontingent verlassen die Truppen das Land. Auch die Soldaten der Bundeswehr kehren nach Hause zurück. Ein Scharfschütze der Kommando-Spezialkräfte wird jedoch vermisst und dann für tot erklärt. Ein Jahr später steht er mit erhobenen Händen vor den Mauern von Mazar-i-Sharif. Als er sich dort den afghanischen Behörden stellt, gehen über 100 Tote auf sein Konto. Er ist der erste Bundeswehrsoldat, der wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt wird. Sein Name ist Heinrich, Vorname Hauptfeldwebel. Sie geben also zu, dass Sie bereits vor Ihrer Fahnenflucht 13 vermeintliche Taliban-Kämpfer erschossen haben und dabei vom Rest Ihres Kommandotrupps unterstützt wurden. Sie müssen sich dazu nicht äußern. Es waren 19. Und ja, wir trafen die Entscheidungen jeweils gemeinsam. Ist es weiterhin richtig, dass Sie nur in den wenigsten Fällen unter feindlichem Feuer lagen, sich also nicht verteidigen mussten, sondern vielmehr aus großer Entfernung und zu Ihrem Privatvergnügen Hinrichtungen durchführten? Einspruch, Suggestivfrage. Einspruch stattgegeben. Sie also 13 Menschen? 19. Afghanische Bürger, von denen Sie nicht mit Sicherheit sagen konnten, dass sie tatsächlich den Taliban angehörten, ohne Not erschossen haben. Kaltblütig, heimtückisch und aus dem Hinterhalt heraus. Einspruch. Stattgegeben. Streichen Sie heimtückisch. Ohne Befehl, auf eigenes Kommando. Und Sie und Ihr Team sich dabei gegenseitig gedeckt und Ihren kommandierenden Offizier getäuscht haben, was den tatsächlichen Sachverhalt angeht. Hohes Gericht, ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass die unrechtmäßigen Tötungen während der Dienstzeit des Angeklagten nicht Gegenstand dieses Verfahrens sind. Es ist für dieses Verfahren durchaus relevant, wie viele Menschen Hauptfeldwebel Heinrich ohne Autorisation vor seiner Fahnenflucht getötet hat und warum. Angeklagter, beantworten Sie bitte die Frage. Ja, wir wollten Oberleutnant Ludwig nicht involvieren. Es war unsere Entscheidung und nicht seine. Wie lautete der Einsatzbefehl Ihres Offiziers? Unser Befehl lautete, Stellungen der Taliban zu lokalisieren und, wenn erforderlich, harte Ziele auszuschalten. Können Sie das bitte erläutern? Was sind harte Ziele im Gegensatz zu weichen? Maschinengewehr- oder Raketenstellungen, Treibstofflager, Kommunikationseinrichtungen, Transportfahrzeuge. Wenn Sie es für unumgänglich halten, will sagen, wenn Sie der Ansicht sind, dass ein Luftschlag nicht den gewünschten Erfolg erzielen würde, so können Sie nach eigenem Ermessen vorgehen. Aber denken Sie daran, dass Ihr vorrangiges Ziel in der Aufklärung besteht. Den Rest überlassen wir den Drohnen der Amerikaner. Das Hauptkontingent verlässt Afghanistan in 4 Wochen. Keiner will hier noch irgendwelche Zwischenfälle. Wenn wir schon unsere Sachen packen müssen, dann wollen wir auch mit heiler Haut nach Hause. Hua? Hua. Hua. Heard, understood, acknowledged. Gehört, verstanden, bestätigt. Ursprünglich nur vom US-Militär verwendet, im Zuge internationaler Einsätze dann von anderen Truppen adaptiert. Weiche Ziele, das sind Menschen. Aber Sie hatten nicht den Befehl, gezielt einzelne Taliban-Kämpfer auszuschalten. Das hätte gegen die Vorgaben der Bundesregierung verstoßen. Und wie lauteten die Vorgaben der Bundesregierung? Vor oder nach 2009? Beides in Kurzform, wenn möglich. Gezielte Tötungen sind unter bestimmten Voraussetzungen völkerrechtlich abgedeckt und werden wie im Falle von Oberst Klein auch durchgeführt, um eine unmittelbare Bedrohung oder die Vorbereitung eines Angriffes abzuwenden. Dass die KSK bzw. Task Force 47 gezielte Tötungen vornimmt, wird bestritten. Vereinfacht gesagt, vor 2009 durften wir nur zurückschießen. Nach 2009 konnten wir schon im Vorfeld feuern, wenn eine akute Bedrohung vorlag oder davon ausgegangen werden musste, dass ein Angriff unmittelbar bevorstand. Sie hätten also theoretisch, nachdem die Einsatzregeln 2009 geändert wurden, Ihren Abschüssen einen rechtlichen Rahmen geben können? In Rücksprache mit dem kommandierenden Offizier, auf Befehl des Kommandanten, nach Weisung der Einsatzzentrale in Potsdam, die sich das Okay von der Rechtsabteilung holt. Wir haben den Dienstweg abgekürzt, wenn wir der Meinung waren, dass wir einen Feind vor uns hatten. Und woran erkannten Sie einen Feind? An der Kalaschnikow. Der Feind bedrohte Sie also mit einem Maschinengewehr, worauf Sie ihn unter Abkürzung des Dienstweges in Notwehr erschossen haben? Nein. Meist wusste das Zielobjekt gar nicht, dass wir da waren, bis es den Einschlag spürte. Nach dem ersten Gebet verzehrte das Zielobjekt sein Frühstück, das ihm von einem kleinen, etwa 8-jährigen Jungen gebracht wurde. Es schien sein Sohn zu sein. Der Umgang der beiden sprach dafür. Nachdem der Junge gegangen war, verschwand Mustafa, wie ich ihn nannte, zwischen den Felsen. Bis die Sonne am höchsten stand, vertrieb er sich die Zeit, indem er gelegentlich das Terrain mit einem Feldstecher absuchte und das MG säuberte. Dann betete er erneut. Gegen 1400 tauchte der Junge noch einmal auf, brachte wieder etwas zu essen und einen Wassersack. Diesmal in Begleitung von 4 Taliban, die mit Mustafa über irgendein Problem diskutierten, bevor sie um 1600 wieder abzogen. Mustafa schien nach dieser Zusammenkunft sehr aufgebracht. Herr Heinrich? Er rauchte zu viel. Sie und Ihr Team haben aber in allen Fällen gemeinschaftlich behauptet, dass Sie angegriffen wurden. Dass Sie lediglich zum Zwecke der Selbstverteidigung getötet haben. Ja, alles andere hätte zu unnötigen Komplikationen geführt. Welche Art? Berichte, dann Anhörungen, Untersuchungsverfahren, durchgeführt von Leuten, die meinen, entscheiden zu können, was richtig und was falsch ist. Die meinen, beurteilen zu können, wer der Feind ist. Ob die Taliban, die ich erschossen habe, eine Gefährdung darstellten oder nicht, ob sie überhaupt Taliban waren, von ihrem Schreibtisch aus, eine halbe Erdumdrehung entfernt. Und man hat ihnen die mehr von der Selbstverteidigung geglaubt? In allen 19 Fällen? Wir waren die Guten. Bevor die Sonne unterging, suchte Mustafa das Gelände noch einmal mit dem Feldstecher ab. Sprach bei Einbruch der Dämmerung sein 4. Gebet, entfachte dann ein kleines Feuer und holte das zerfledderte Exemplar eines Magazins hervor, in dem er noch eine Weile blätterte. Nach dem 5. Gebet wickelte er sich frierend in seine Decke, dicht am kleinen Lagerfeuer, in das er hineinstarrte, bis es heruntergebrannt war. Die waren die Bösen. Ein Böser weniger bedeutete weniger Tote in den eigenen Reihen. Sie waren ein Killteam. Einspruch. Killteam-Morde. 2010 töten 4 US-Soldaten bei Kandahar wahllos 3 Zivilisten, denen sie im Anschluss Waffen oder Granaten unterschieben. Zähne und Finger werden als Trophäen entfernt. Die Soldaten fotografieren sich gegenseitig in Siegerpose mit den Leichen. Im Gegensatz zu einem Killteam hat der Trupp meines Mandanten nur bewaffnete Kombattanten ausgeschaltet. Sagt wer, Ihr Mandant? Einspruch stattgegeben. In welcher Entfernung befanden Sie und Ihr Team sich normalerweise zum Zielobjekt, wie Sie es so schön formulieren? Im Schnitt etwa 1 bis 1,5 Kilometer. Einmal darüber. Die Schussbedingungen an diesem Abend waren optimal. Ich ließ eine Handvoll Sand auf den Boden rieseln. Er fiel senkrecht. Windstill. Die Entfernung betrug etwa 2400 Meter. Die effektive Reichweite meines Gewehres lag bei 1800 Metern. Ein riskanter Schuss, den außer mir bisher nur drei Menschen auf dieser Welt geschafft haben. Carlos Hathcock, 1967, Vietnam. Rob Furlong, 2002, Afghanistan. Und schließlich Craig Harrison, ebenfalls Afghanistan, 7 Jahre später. Mit einem Abschuss aus 2475 Metern hält er den Weltrekord. Und Sie haben Ihre Zielobjekte aus dieser Entfernung ausgeschaltet? Der Schuss war machbar. Von mir war er machbar. Ich musste Mustafa nur in den Rücken treffen, was einfacher war, als einen sauberen Kopfschuss anzubringen. Herr Heinrich? Das 6 cm lange M33 Full Metal Jacket Cartridge Geschoss würde ein faustgroßes Loch in ihn hineinstanzen. Wollen Sie bitte antworten? Ich wartete, bis er eingeschlafen war, bevor ich abdrückte. Beantworten Sie bitte meine Frage. Sie haben Ihre Zielobjekte aus 1 bis 2 Kilometern Entfernung ausgeschaltet? In einigen Fällen habe ich auch das Messer benutzt. Einmal eine Rasierklinge. Eingesetzt bei Ihrem letzten offiziellen Einsatz, bevor Sie von der Truppe desertiert sind. Der einzige Fall, bei dem Sie während einer Aufklärungsmission tatsächlich und nicht nur vorgeblich unter Beschuss lagen. Ah! Runter! Alle Mann, runter! Stein! Bevor es dich erwischt, zeig her. Kommt es her! Für mich klang es wie ein altes Mosin-Nagant-Scharfschützengewehr aus russischen Beständen. Effektive Reichweite 800 Meter. Wir hatten keine Chance. Der Schütze war wirklich gut. Der Abstand zwischen Geräusch und Einschlag legte nahe, dass er fast 1 Kilometer entfernt sein musste. Es erwischte Stein am Hals. Werneburg hatte einen Schuss in den Oberschenkel abbekommen. Ich hatte 2 schwer verletzte Männer und wir saßen hier auf dem Präsentierteller. Ihr Sanitäter und Ihr Beobachter wurden angeschossen. Schildern Sie, was dann geschah. Feldwebel Stein und Fähnrich Werneburg wurden an Ort und Stelle erschossen. Oberfeldwebel Schulz und ich wurden in die Stellung gebracht, die wir hätten ausschalten sollen. Wurden Sie misshandelt? Wir wurden in 2 nebeneinander liegenden Räumen festgehalten. Mein Verhörspezialist, er nannte sich Ziad, hatte sein Handwerk bei den Amerikanern gelernt, im Gefangenenlager von Bagram. Das Abu Ghraib der Afghanen. Jeder, der von US-Militärs in Afghanistan festgenommen wurde, kam zunächst dorthin. Zum sogenannten Aussiebungsverfahren. Man hielt die Gefangenen dort wie Tiere, steckte sie einzeln in Löcher oder zu Dutzenden in Stacheldrahtverhaue, ohne sanitäre Einrichtungen, ohne Tageslicht. Bei den sogenannten Verhören gab es Tote. Manche Gefangene verbrachten dort über 5 Jahre, bevor sie wieder freigelassen wurden. Viele von ihnen wussten nicht einmal, weshalb sie dort waren. Du hältst mich für ein Taliban, nicht wahr? Ich bin ein Taliban. Jetzt bin ich ein Taliban. Aber das war ich nicht immer. Mein Name ist Heinrich. Vorname Hauptfeldwebel. Personenkennziffer 070... Kenne ich deine Nummer, Heinrich? 979. Vorname Hauptfeldwebel. Ich habe für euch gearbeitet, weißt du? Als Dolmetscher. Ich habe in Deutschland studiert. Ich bin zurück nach Afghanistan, um meinem Land zu helfen. Ich dachte, auch ihr wolltet meinem Land helfen. Eines Nachts kamen die Amerikaner. Sie kamen nachts in sein Haus. 4 Mann. Irgendeine Spezialeinheit, so wie meine. Ziad sprach zu seinem Pech nicht so gut Englisch, wie er Deutsch sprechen konnte. Sie schrien irgendwas von Waffen und Handgranaten. Sie haben die Tür zu meinem Schlafzimmer eingetreten und meine Frau an den Haaren aus dem Bett gezogen. Mein Sohn kam rein. Die Amerikaner sind sehr nervös, weißt du. Vermutlich wollten sie ihn ins Bein schießen. Aber sein Sohn war noch klein. Und so haben sie seinen Kopf getroffen. Sie haben seine Frau in den Nebenraum gebracht und kurz darauf explodierte eine Granate. Sie sagten später, sie hätte sich mit einer entsicherten Granate auf sie gestürzt und dabei selbst in die Luft gesprengt. Meine Frau war Lehrerin, weißt du? Sie hat Kindern Schreiben und Lesen beigebracht. Ich war kein Taliban, Heinrich. Danach haben sie ihn nach Bagram gebracht und 2 Jahre festgehalten. Alles, was Ziad über Foltermethoden wusste, hat er dort gelernt. Man lernt am besten aus eigener Erfahrung und Ziad hat viele Erfahrungen gesammelt. Du glaubst, sie haben das gern getan? Du glaubst, sie sind Sadisten? Ja? Hä? Aber wir sind keine Sadisten. Wir tun das nicht gern. Ihr tut das auf eure Weise. Wir auf unsere. Weißt du, was Samim gemacht hat, nachdem er deinem Freund hier den Kopf abgeschlagen hat? Er hat sich übergeben, Heinrich. Genau wie Javid, der mit der Kamera. Und dann sind beide nach draußen gegangen, haben Allah um Vergebung gebeten und sind in ihr Dorf zurückgekehrt. Bittet ihr Allah auch um Vergebung, wenn ihr eure Kinder mit Sprengstoffgürteln um den Bauch nach Kunduz auf den Markt schickt? Ja. Bittet ihr auch Allah um Vergebung, wenn ihr eure eigenen Leute massakriert und verstümmelt? Was? Bittet ihr Allah um Vergebung für die Hinrichtung von Schulz, Stein und Werneburg? Ich werde meinen Gott nicht um Vergebung bitten, Ziad, wenn ich dir die Kehle durchschneide. Ich werde zu Hause eine Kerze anzünden und ihm danken, dass ihr die Rasierklinge in meinem Stiefel übersehen habt. Haben Sie das Video gesehen, in dem Oberfeldwebel Schulz enthauptet wird? Es hat über 200.000 Klicks bekommen. Wir haben das Video gesehen. Und ich wage zu behaupten, dass darin die eigentlichen Gründe für Ihren Privatfeldzug zu finden sind. Gründe rein niederer Natur, persönliche Rachsucht. Sie, Heinrich, sind Täter, nicht Opfer in diesem Krieg. Und schon gar nicht unzurechnungsfähig aufgrund einer posttraumatischen Belastungsstörung, worauf die Taktik Ihres Verteidigers abzielt. Knapp 1.000 Mann, ein Fünftel unserer Soldaten, die in Afghanistan stationiert waren, leiden unter PDBS. Die Dunkelziffer nicht mitgerechnet. Circa 800 Soldaten 2013. Man rechnet mit einer Dunkelziffer von ca. 1.000 weiteren Soldaten. Diese Soldaten kehrten gebrochen zurück, mussten psychologisch betreut und über einen längeren Zeitraum stationär behandelt werden. Und die meisten dieser Soldaten haben nicht annähernd das erlebt, was Hauptfeldwebel Heinrich erlebt hat. Wir haben es hier nicht mit einem einfachen Soldaten zu tun. Heinrich ist Mitglied einer Spezialeinheit, die selbst innerhalb des Kommando Spezialkräfte einen Sonderstatus einnimmt. Heinrich hat sich freiwillig zu dieser Spezialeinheit gemeldet. Eine Einheit, bei der 9 von 10 Bewerbern nicht angenommen werden, weil sie das Anforderungsprofil nicht erfüllen. Der Angeklagte galt als psychisch besonders belastbar. Das war der Grund, warum er den Scharfschützen zugeteilt wurde. Es war kein Problem für ihn, ein Zielobjekt stunden, manchmal tagelang zu beobachten, aus nächster Nähe, durch sein Zielfernrohr, seine Gewohnheiten zu studieren, um dann im geeigneten Moment abzudrücken. Und auch das hat Heinrich gesehen, den Einschlag der Kugel. Das hat ihm kein Kopfzerbrechen bereitet, im Gegenteil. Wie wir vorhin gehört haben, hat Heinrich während seiner Dienstzeit wiederholt und eigenmächtig sogenannte Zielobjekte ausgeschaltet, ohne Befehl, ohne Zustimmung und ohne das Wissen seiner Vorgesetzten. Er musste nicht töten, er wollte töten. Und er hat weiter getötet, nachdem er von der Truppe desertiert ist. Heinrich war nicht traumatisiert, zu keinem Zeitpunkt. Heinrich ist ein kaltblütiger Mörder, der seine Abschüsse akribisch vorbereitet hat. Sie vergessen eines. Dieser Mann, ein kaltblütiger, akribischer Mörder, wie Sie ihn nennen, wurde vom Präsidenten Afghanistans persönlich begnadigt, obwohl er dort nach dem Abzug der ISAF-Truppen über 100 Menschen... 112. ...getötet hat. Darunter auch Angehörige der afghanischen Streitkräfte. In Afghanistan, Herr Staatsanwalt, betrachtet man diesen Mann nicht als Mörder. Ein schneller, scharfer Schnitt, der die rechte Halsschlagader durchtrennt. Es dauerte 10 Sekunden, bis Ziad ohnmächtig wurde. 20 Minuten, bis er tot war. Ich sah auf meine Hände und wischte das Blut in seinem Kaftan ab. Ich ging in den Nebenraum und löste mit meiner Spucke den Ehering von Schulzens Finger. Es war das Einzige, was ich von ihm mitnehmen konnte. Wir trugen keine Hundemarken. Wir hatten keine Personenkennziffer. Wir erfanden einfach welche. Niemand sollte uns identifizieren können. Selbst als Tote nicht. Kommen wir noch einmal auf Ihre Gefangennahme zurück. Nachdem Sie sich befreien konnten, vergingen 2 Monate, bevor Sie sich auf Ihrem Stützpunkt in Masai-Sharif zurückmeldeten. Was geschah in der Zwischenzeit? Ich bewegte mich nachts. Tagsüber verschmolz ich mit den Felsen. Ich rationierte mein Trinkwasser, so gut es ging. Nach 10 Tagen war ich am Ende und brach zusammen, geschwächt von den Folterungen und dehydriert. Eine Frau fand mich. Ich erwachte in einer Hütte am Rande des Dorfes. Einer der Bewohner sprach etwas Englisch. Und das war der Name, den ich ihm gab. Englisch berichtete, die Taliban seien vor 2 Jahren gekommen und hätten alle Jungen und Männer zwischen 10 und 50 Jahren geholt. Man wisse nicht, was aus ihnen geworden sei. Der Älteste habe beschlossen, dass man mir helfen soll, bis ich kräftig genug war, um weiterzuziehen. Die Frau, die mich gefunden hatte, hieß Sukam. Ich sah sie oft weinen. Englisch berichtete, unter den Abgeholten seien auch ihre Söhne und ihr Mann gewesen. Als ich kräftig genug war, versammelte sich die Dorfgemeinschaft. Der Älteste sprach, Englisch übersetzte. Man freue sich, dass man mir hatte helfen können. Und man hoffe, dass ich mit den Kriegern meines Volkes die elenden Taliban zerschmettern würde, die so viel Unglück über sie und das Land gebracht hätten. Wenn man sie dort einigermaßen wiederhergestellt hat, warum haben sie sich dann überhaupt zurückgemeldet? Warum haben sie nicht gleich damit begonnen, ihre Mission durchzuführen? Dass sich mein Mandant nach seinem Einsatz ordnungsgemäß zurückgemeldet hat, spricht doch dafür, dass er zunächst keineswegs die Absicht hatte, einen privaten Rachefeldzug gegen die Taliban zu führen. Er wollte zurück, um sich medizinisch und psychologisch versorgen zu lassen. Spätestens da hätte man feststellen müssen, dass mit Heinrich etwas nicht stimmte. Offenbar hat der behandelnde Psychologe eine gravierende Fehleinschätzung vorgenommen. Ebenso sein kommandierender Offizier, der ihn sofort hätte nach Hause schicken sollen. Oberleutnant Ludwig wollte mich sofort nach Hause schicken. Das möchte ich hier einmal klarstellen. Ich habe darauf bestanden, von den Psychologen untersucht zu werden, gerade weil ich wusste, dass ich voll einsatzfähig war. Ich habe mich zum Stützpunkt zurückbegeben, um weiterhin meinen Job zu machen. Ich wollte nicht nach Hause. Da war nichts mehr. Was war mit Ihrer Familie, Ihrer Frau, Ihrer Tochter, Ihren Freunden? Meine Freunde? Schulz, Stein, Wernebock, Lute, Hoffmann waren tot. Und meine Familie? Ich möchte Laura Hageny, die ehemalige Ehefrau des Angeklagten, in den Zeugenstand bitten. Frau Hageny, ich weise Sie darauf hin, dass Sie nicht unter Eid aussagen und aufgrund Ihrer früheren Beziehung zum Angeklagten die Aussage verweigern können. Fürs Protokoll bitte noch einmal Ihren Namen und das Verwandtschaftsverhältnis zum Angeklagten. Mein Name ist Laura Hageny, frühere Heinrich. Der Angeklagte, wie Sie ihn nennen, war bis 2011 mein Ehemann. 2013 habe ich wieder geheiratet und ja, Ich möchte aussagen, das bin ich ihm schuldig. Sie ist mir nichts schuldig. Sie hatte genau das Richtige getan. Das Richtige für sich, das Richtige für unsere Tochter, auch das Richtige für mich. Ich war weder Vater noch Ehemann. Ich war ein Geist. Ein Schämen vor einer Kulisse, die ich nicht mehr verstand. Frau Hageny, wann haben Sie sich entschlossen, sich von Ihrem Mann zu trennen? Im 8. Kriegsjahr. Also 2009. Die Scheidung erfolgte aber erst 2011. Ja. Wieso hat es 2 Jahre gedauert, bis Sie sich haben scheiden lassen? Ich liebte meinen Mann. Ich liebte den Mann, den ich geheiratet hatte. Ich hatte wohl gehofft, dieser Mann würde eines Tages wieder aus dem Krieg zurückkehren, aber er kehrte nicht zurück. Er blieb in Afghanistan. Nach jedem Einsatz fehlte ein Stück von ihm. Können Sie das dem Gericht etwas genauer erläutern? Laura fragte mich einmal, was das Schlimmste wäre an Afghanistan. Er sagte, das Schlimmste an Afghanistan wären die Wochen, in denen er zu mir zurückkehrte. Er sagte das ganz ruhig und ich sah in seinen Augen, dass das wahr war. Und es zerriss mir das Herz. Danach saßen wir nur da, schweigend. Sie hielt meine Hand und ich reichte ihr Papiertaschentücher. Ich sagte... Irgendwann sagte sie... Dann ist es vorbei und er sagte... Ja. Einfach nur ja. Seine Liebe war noch da, das konnte ich spüren, aber... Aber der Rest von ihm ist dort geblieben, in Afghanistan, und... Wir saßen da nebeneinander und warteten, bis der Morgen kam, und... Als der Morgen da war, da stand er auf und ging. Von da an verbrachte ich meine Heimaturlaube in Kriegsgebieten. Ich stieg in Frankfurt aus und nahm die nächste Maschine nach Mali, nach Kenia, nach Burma, nach Jemen, nach Syrien, nach irgendwohin. Ich sog den Krieg in mich auf, bis ich selbst zum Krieg geworden war. Um im Krieg zu überleben, musst du selbst zum Krieg werden. John Rambo. Er kam nicht mehr zurück. Ich hatte ihn an den Krieg verloren. Ja, danke, Frau Hageny. Das war alles. Erst als die Bundeswehr aus Afghanistan abrückte, hat sich Hauptfeldwebel Heinrich entschlossen, nicht nach Hause zurückzukehren. In ein Zuhause, das seiner Aussage nach nicht mehr existierte. Er hat sich entschlossen, in Afghanistan zu bleiben, von der Truppe zu desertieren, um alleine weiter Krieg zu führen. Er hat sich von allem verabschiedet, was Sie oder ich für normal halten. Normalität, das war für ihn der Krieg. Der Krieg, der ihn alles gekostet hat. Seine Familie, seine Freunde und zweifellos auch seine psychische Gesundheit. Alle psychologischen Untersuchungen, alle Gutachten hatten zum Ergebnis, dass der Angeklagte voll zurechnungsfähig war und ist. Heinrich ist in Verhörtaktiken ausgebildet worden. Er ist darauf trainiert worden, ihn in jede beliebige Geschichte, auch unter extremen Stresssituationen, glaubhaft zu vermitteln. Schließen Sie ihn an einen Polygraphen an und er wird Ihnen weismachen, er sei glücklich verheiratet, ohne dass sich Blutdruck, Puls, Atmung oder die elektrische Leitfähigkeit seiner Haut verändern. Die Gutachten, auf die Sie sich stützen, sind wertlos. Ich habe den Antrag gestellt, sie nicht als Beweismittel zuzulassen. Und die Entscheidung darüber steht noch aus. Ich möchte jetzt Dr. Braun in den Zeugenstand bitten. Den behandelnden Militärpsychologen auf dem Stützpunkt in Masai-Sharif. Dr. Braun, sind Sie mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nein. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie nicht unter Eid stehen. Herr Dr. Braun, der Angeklagte befand sich nach der Rückkehr von seinem letzten Einsatz bei Ihnen in Therapie, obwohl er, wie er selbst sagt, nicht unter einer posttraumatischen Belastungsstörung litt. Das ist richtig. Warum dann eine Therapie? Hauptfeldwebel Heinrich war indirekt Zeuge der Enthauptung seines Kameraden. Er wurde gefoltert. Es war davon auszugehen, dass seine Psyche Schaden genommen hatte, unabhängig davon, was er selbst dazu äußerte. Einige von mir durchgeführte Tests legten zudem nahe, dass Hauptfeldwebel Heinrich an einer posttraumatischen Belastungsstörung litt, ohne es zu bemerken. Bitte erläutern Sie das. Ich habe mittels eines EEGs die Gehirnströme von Hauptfeldwebel Heinrich während des Schlafes gemessen und ein Hypnogramm erstellt, das mehrere Auffälligkeiten zeigte. Die Daten wiesen darauf hin, dass Hauptfeldwebel Heinrich während seiner Tiefschlafphase sehr intensive Träume hatte. Sie sprechen von Auffälligkeiten. Würden Sie sagen, dass die Träume des Angeklagten intensiver waren als allgemein üblich? Weit über das übliche Maß hinaus. Was er träumte, konnte ich natürlich nicht feststellen. Und Hauptfeldwebel Heinrich erinnerte sich, laut seinen Angaben, nach dem Erwachen nicht mehr an diese Träume. Welche Tests wurden noch durchgeführt? Unter anderem der Cold Pressure Test. Bei diesem Test taucht der Betreffende seinen Unterarm in einen Behälter, der zu 2/3 mit Eis und zu 1/3 mit Wasser gefüllt ist. Die Temperatur beträgt knapp über 0. Wird der Schmerz unerträglich, zieht die Testperson den Arm wieder heraus. Wieso dieser Test? Oft ist bei einer posttraumatischen Belastungsstörung das Schmerzempfinden des Patienten stark vermindert. Der Cold Pressure Test liefert entsprechende Hinweise. Wie hoch war die Schmerztoleranz des Angeklagten? Eine normale Person erträgt die Schmerzen beim Cold Pressure Test maximal 2 Minuten. Aber ein Vergleich wäre hier nicht statthaft. Mitglieder von Spezialeinheiten gehen oft an die körperliche Belastungsgrenze, auch über sie hinaus. Hauptfeldwebel Heinrich war in gewissem Sinne darauf trainiert, Schmerzen zu ertragen. Von daher konnte ich keine abschließende Aussage treffen, ob seine übermäßige Schmerztoleranz aufgrund einer posttraumatischen Störung heraufgesetzt oder ob sie antrainiert war. Wann hat der Angeklagte seinen Arm aus dem Wasser genommen? Hauptfeldwebel Heinrich hat seinen Arm überhaupt nicht aus dem Wasser genommen. Ich habe den Test abgebrochen, bevor es zu Erfrierungen kommen konnte. Wurden weitere Tests durchgeführt? Nein. Anwendung finden auch der Hot Pressure Test und der Elektrostimulationstest. Ersterer arbeitet mit Hitze, letzterer mit steigender Stromspannung. Hauptfeldwebel Heinrich und ich sind dann direkt und prophylaktisch in das Therapieverfahren eingestiegen. Und worin bestand diese Therapie? Ich bediente mich einer in diesen Fällen bewährten Methode, der Konfrontationstherapie. Konfrontationstherapie wird häufig bei der Behandlung von Traumapatienten angewandt, gilt als besonders erfolgversprechend bei PTBS. Ich habe Hauptfeldwebel Heinrich wiederholt mit Situationen konfrontiert, denen er ausgesetzt war. In der Art, dass ich ihm entsprechendes Filmmaterial vorgeführt und das anschließend in Einzelgesprächen aufgearbeitet habe. Haben Sie auch das Video verwendet, das die Enthauptung seines Kameraden Oberfeldwebel Schulz zeigt? Ja. Wie reagierte der Angeklagte? Nun, er reagierte, indem er nicht reagierte. Die Konfrontation mit diesen Aufnahmen schien bei ihm keine emotionalen Reaktionen auszulösen. Nach 6 Wochen wurde Hauptfeldwebel Heinrich als diensttauglich entlassen. Sie konnten dem Angeklagten also nicht bescheinigen, dass er unter einer posttraumatischen Belastungsstörung oder sonstigen psychischen Auffälligkeiten litt? Wenn man von einer gewissen Emotionslosigkeit absieht, nein. Danke, das war alles. Die Verhandlung wird für eine Mittagspause unterbrochen. Das Gericht tritt wieder um 14 Uhr zusammen. Konfrontationstherapie. Es machte mir nichts aus, die Bilder und Videos zu sehen. Sie waren ja nur ein Abklatsch der Realität. Verkrüppelte Kameraden, Körperteile nach einer Bombenexplosion, US Marines, die auf den Leichnam eines Afghanen urinieren, ihm den Finger abschneiden, von den Taliban verstümmelte Menschen. Laut einem Bericht der Vereinten Nationen. Folterszenen aus Abu Ghraib. Meere aus Blut, die Opfer auf beiden Seiten. Dann eine Filmaufnahme neueren Datums. Gemacht von einer Aufklärungsdrohne, die über dem Ort des Geschehens kreist. Die Talibs rücken auf ein Dorf vor. Zerren Menschen aus den Häusern. Die meisten werden erschossen. Der Älteste wird gehängt. Eine Frau wird gesteinigt. Ich kenne die Frau. Ich kenne das Dorf. Mir gehen langsam die Argumente aus. Und Sie sind mir auch keine große Hilfe. Warum reden Sie nicht von Ihren Albträumen? Warum gestehen Sie sich nicht ein, dass Sie über das, was Sie gesehen haben, verrückt geworden sind? Bin ich verrückt? Ich kann nicht in Ihren Kopf hineinsehen. Ich kann nur bewerten, was Sie getan haben. Eine Privatkrieg gegen die Taliban zu führen. Und nicht nur gegen die Taliban, auch gegen die Truppen der afghanischen Regierung. Sie haben sich in einen Bürgerkrieg eingemischt, der Sie überhaupt nichts anging. Und gegen den Sie absolut nichts unternehmen konnten. Sie konnten nur so viele Menschen umbringen, wie Ihnen möglich war. Würden Sie das als normal bezeichnen? Wissen Sie, was verrückt ist? Man hat uns in den Krieg geschickt und behauptet, wir befänden uns auf einer Friedensmission. Wir sollten das Land sicherer machen und haben die Lage immer weiter verschlimmert. Wir sollten die Taliban eliminieren, durften sie aber nicht bekämpfen. Und als sich die ganze Sache nicht mehr verharmlosen ließ, als dann tatsächlich vom Krieg gesprochen wurde und wir endlich ein paar Offensiven gegen den Feind starteten, um überhaupt etwas vorweisen zu können, da war längst klar, wir rücken sowieso ab und überlassen das Land sich selbst. Und was viel schlimmer ist, wir überlassen das Land den Taliban, denen gar nichts Besseres passieren konnte als dieser Krieg. Die lachten uns aus. Und über sie lachte man nicht mehr? Nicht in Afghanistan. Ich möchte nun den seinerzeit kommandierenden Offizier von Hauptfeldwebel Heinrich in den Zeugenstand rufen. Oberleutnant A.D. Ludwig. Oberleutnant Ludwig, Sie sind seit wann außer Dienst? Seit dem 01.01.2015. Demzufolge stehen Sie hier als Privatperson. Ich weise Sie darauf hin, dass Sie nicht unter Eid aussagen. Oberleutnant Ludwig, welchen Eindruck machte Hauptfeldwebel Heinrich auf Sie, als er nach seiner Gefangennahme zurückkehrte? Wir hatten nicht mehr mit Heinrichs Rückkehr gerechnet, besonders nachdem wir das Video gesehen hatten. Wir dachten, er sei tot. Und plötzlich stand er einfach vor uns. Dementsprechend gab es einen mächtigen Wirbel auf dem Stützpunkt. Die Kameraden feierten ihn wie einen Volkshelden. Heinrich schien das alles nicht zu berühren. Er schlug die Hacken zusammen und salutierte, als wäre er nie weg gewesen. Ja, so war Heinrich. Machte nicht viel Aufhebens um sich. Ein guter Mann. Schien er verwirrt oder geistig abwesend? Den Eindruck hatte ich nicht, nein. Ich schickte ihn nach der medizinischen Untersuchung sofort zum Psychologen. Heinrich bestand übrigens selbst darauf. Dr. Braun, der Psychologe, konnte nichts feststellen, behielt ihn aber trotzdem zur Beobachtung bei sich, machte Tests und diese Traumatherapie, man weiß ja nie. Sie erinnern sich vielleicht, 2012, also 2 Jahre vorher, ist ja diese Sache mit Staff Sergeant Bales passiert. US-Soldat Robert Bales erschoss bzw. erstach in der Nacht zum 11. März 2012 bei Kandahar 16 afghanische Zivilisten. 9 Kinder, 3 Frauen und 4 Männer. Er entging aufgrund eines Schuldeingeständnisses der Todesstrafe und wurde zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Der Mann hat eine ganze Großfamilie erschossen. Keiner weiß warum. Und dem hat man es auch nicht angemerkt. Der schien bis zu diesem Zeitpunkt völlig normal. Wir wollten einfach auf Nummer sicher gehen. Wenn Heinrich also völlig normal war, wie es schien, wie erklären Sie sich dann, dass er kurz nach Beendigung der Therapie voll ausgerüstet, von ihrer Einheit desertierte? Wie erklären Sie sich, dass er im Alleingang über 100 Menschen erschossen hat? Ich kann mir über den Geisteszustand von Hauptfeldwebel Heinrich kein Urteil erlauben. Ich bin kein Psychologe. Aber ich habe Heinrichs inoffizielles Abschussbuch gelesen und kann nur sagen, dass eine Menge Namen darin auf der Joint Prioritized Effects List standen. Abschussbuch. Ein Buch, in dem Scharfschützen Ort, Zeit, Entfernung und Umstand ihrer Abschüsse festhalten. Auf welcher Liste? Die Capture-or-Kill-Liste der Amerikaner, wobei die Betonung auf Kill liegt. Die Capture-or-Kill-Liste. Auf Druck der UNO in Joint Prioritized Effects List umbenannt. Kommandeure der Taliban, Drahtzieher von Anschlägen, religiöse Fanatiker, die es nicht nur auf die ISAF-Soldaten abgesehen hatten, sondern auch vor den eigenen Leuten nicht Halt machten, wenn sie eine andere Vorstellung des Islam hatten. Man könnte sagen, Heinrich hat den Auftrag der ISAF privatisiert und ausgeweitet. Nicht, dass ich das gutheiße, aber vom militärischen Standpunkt aus gesehen war Heinrich durchaus effektiv. Für die Taliban wurde er zu einem Problem. Würden Sie uns das näher erläutern? Wir befanden uns in einem sogenannten asymmetrischen Krieg. Es gab nichts, woran wir den Feind erkennen konnten. Zum Beispiel eine Frau auf dem Markt konnte unter ihrer Burka eine Kalaschnikow tragen. Bauern bestellten an einem Tag ihre Felder und am nächsten Tag jagten sie mit einer Sprengfalle eines unserer Fahrzeuge in die Luft. Kinder trugen Sprengstoffgürtel. Wir trugen Uniform. Wir hielten uns an Regeln. Der Feind kannte keine. Wir waren berechenbar, der Feind nicht. Wir lebten in Angst zu sterben. Für die Taliban war der Tod im Kampf der Weg ins Paradies. Heinrich hat den Spieß umgedreht. Keine Regeln mehr und auch kein Heldentod. Sie wussten nicht, wann und wo er sie treffen würde. Sie konnten den Feind nicht mehr sehen, nicht mehr berechnen. Und er bekam Unterstützung von der Bevölkerung, anders hätte er das Jahr gar nicht durchgehalten. Ich glaube, viele Menschen in Afghanistan bewundern Heinrich für das, was er getan hat. Immerhin wurde er dort auch nicht vor Gericht gestellt, nachdem er sich den afghanischen Behörden in Mazar-i-Sharif gestellt hatte. Bewundern Sie Heinrich? Einspruch stattgegeben. Nein, ich möchte die Frage beantworten. Ich bewundere Heinrich nicht. Es liegt mir jedoch fern, ihn zu verurteilen. Ich habe mich nach dem Abzug aus Afghanistan in den vorzeitigen Ruhestand versetzen lassen. Ich wollte so ein Desaster nicht nochmal erleben. Und ich hatte auch genug vom Krieg, von dieser Art Krieg. Heinrich hat einen anderen Weg gewählt. Er konnte meiner Meinung nach ohne den Krieg nicht mehr leben. Wie übrigens viele Mitglieder von Spezialeinheiten, die nach ihrer Dienstzeit als Söldner oder Mitarbeiter von privaten Sicherheitsfirmen in Krisenregionen zurückkehren. Ich will Ihnen was sagen. Wenn Sie morgens aufwachen und nicht wissen, wer von Ihren Kameraden am Abend noch am Leben sein wird, ob Sie selbst noch am Leben sein werden oder ob Ihnen beide Beine fehlen, weil Sie auf eine Sprengfalle getreten sind, wenn Sie gesehen haben, wie Menschen von einem Augenblick auf den nächsten von einer Bombe zerfetzt oder bis zur Unkenntlichkeit verkohlt werden, ist der normale Alltag mit seinen normalen Problemen, was Sie zu Abend essen, was Sie für Schwierigkeiten mit Ihren Kindern in der Schule haben, wovon Sie Ihre nächsten Raten bezahlen, etwas höchst Irreales, glauben Sie mir. Ich weiß, wovon ich spreche. Die meisten kommen damit nicht mehr klar. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, dass der Krieg Heinrichs Sinn für die Realität verschoben hat? Suggestivfrage. Einspruch. Stattgegeben. Sie meinen, ob ich Heinrich für verrückt halte? Da muss ich Sie enttäuschen. Aber ich denke, er wollte diesem Krieg einen Sinn geben. Für sich selbst. Manche bringen sich um. Andere fangen an zu trinken. Oder sind in Afghanistan drogensüchtig geworden. Heinrich ist eine Kämpfernatur. Er ist in die Offensive gegangen. Keine weiteren Fragen. Nach 6 Wochen Therapie werde ich als diensttauglich entlassen. Die Kameraden klopfen mir auf die Schulter. Der Kommandeur hält eine Rede. Es gibt Bier. Ich trinke nicht mit. Ich stelle meine Ausrüstung zusammen. Der afghanische Wachposten blickt nur kurz auf, als ich den Stützpunkt verlasse. Es interessiert ihn nicht, wohin ich gehe oder was ich vorhabe. Die Nacht ist kalt und klar. Ich bin unsichtbar. Die Suchtrupps können mich nicht sehen. Ich kauere unter einer mit Sand bedeckten Rettungsdecke aus Aluminium, wenn die Drohnen mit ihren Wärmebildkameras über mich hinweg surren. Ich grabe mich ein. Ich werde eins mit dem Boden und dem Fels. Durch mein Zielfernrohr beobachte ich die Konvois bei ihrem Abzug. Das Land leert sich. Für die ISAF ist der Krieg vorbei. Ich töte weiter. Kommen wir zu dem Zeitraum nach Ihrer Fahnenflucht im Mai 2014 bis zu dem Tag, an dem Sie sich gestellt haben. Ein Jahr, währenddem sie 112 vermeintliche Taliban hingerichtet haben. Einspruch stattgegeben. Wie sind Sie dabei vorgegangen? Wie haben Sie Ihre Zielpersonen ausfindig gemacht? Ich machte mich auf den Weg in das Dorf. Es gab Überlebende, darunter auch English. Er kannte den Verantwortlichen. Es war einer von ihnen, der sie an die Taliban verraten hatte. English sagte mir, dass der Verräter sich zur afghanischen Armee gemeldet hatte. Er war in Kunduz stationiert. Ich schickte ihm den abgeschnittenen Finger seines Sohnes und wartete, bis er zu mir kam. Haben Sie seinen Sohn getötet? Ich habe ihm einen Finger abgeschnitten. Er hat noch 9 davon. Damit kommt man gut über die Runden. Getötet habe ich den Vater. Ich injizierte dem Jungen eine Dosis Morphium, band die Blutgefäße ab, durchtrennte seinen linken Zeigefinger am Mittelgelenk und versorgte anschließend die Wunde. 2 Tage später hatte ich die Namen. Der Vater des Jungen zeigte mir auf der Karte, wo ich suchen musste, bevor ich ihn erschoss. Wie gingen Sie danach vor? Ich erschoss sie vor möglichst großem Publikum, wenn sie ihre Reden schwangen, auf den Dorfplätzen vom Heiligen Krieg und ihre Heldentaten besangen. Meine Kugeln kamen aus dem Nichts. Und bis sie begriffen, was passiert war, war ich schon längst verschwunden. Nachdem ich so 12 von ihnen erledigt hatte, rottete sich der Rest zusammen, um mich auszuschalten. Keiner von ihnen kehrte in sein Dorf zurück. Die Afghanen gaben mir Namen. Immer mehr Namen. Und sie nannten mir die Orte, an denen ich die Namen finden würde. Und ich tötete weiter, bis ich keine Namen mehr hatte. Bis ich genug hatte vom Töten. 112 Tote, darunter 18 Soldaten der afghanischen Streitkräfte sowie 11 Polizeibeamte. Danach wurden sie vom Präsidenten Afghanistans nach ihrer Kapitulation, wie Sie es nennen, begnadigt. Warum, glauben Sie, hat er ihnen nicht den Prozess gemacht? Afghanistans sogenannte Armee, seine Verwaltung und die Polizei sind von den Taliban massiv korrumpiert. 2013 ging 1/3 der gefallenen ISAF-Soldaten auf das Konto afghanischer Sicherheitskräfte. Sogenannte Green-on-Blue-Attacken. Die aktuellen Zahlen stammen aus 2013. Nach unserem Abzug haben sich Angehörige dieser Sicherheitskräfte in Scharen abgesetzt. Noch während des ISAF-Einsatzes desertierten etwa 1/3 jährlich. Und sich entweder den Taliban angeschlossen oder sind in den Dienst von Warlords getreten, die den Opiumhandel kontrollieren. 90% des Opiums auf dem Weltmarkt kommen aus Afghanistan. Der Bruder Karzais war bis zu seiner Ermordung größter Drogenbaron des Landes. Bessere Bezahlung, bessere Bewaffnung und ein deutlich geringeres Risiko, auf Sprengfallen zu treten. Die von uns ausgebildeten Sicherheitskräfte sind als Söldner sehr begehrt. Vielleicht war man mir einfach dankbar, dass ich einige Probleme aus der Welt geschafft hatte. Sie haben als Ankläger, Richter und Vollstrecker fungiert. Eine sehr freie Auslegung des afghanischen Rechtssystems, finden Sie nicht? Es gibt mehrere Rechtssysteme in Afghanistan. Von welchem sprechen Sie denn? Nochmal, warum, glauben Sie, hat man Sie begnadigt, statt Sie wegen Mordes anzuklagen und hinzurichten? Ich weiß es nicht. Und es ist mir egal. Angesichts der Tatsache, dass die Taliban meine Auslieferung forderten, war das jedenfalls ein heroischer Akt. Der Staatsanwalt möge jetzt bitte seinen letzten Zeugen aufrufen, bevor wir zu den Schlussplädoyers kommen. Ich rufe Karim Ibrahim Kwakhatzi in den Zeugenstand. Da der Zeuge nur Pashto spricht, wird er von einem Dolmetscher begleitet. Ich sehe den Hass in den Augen des Jungen, als sich unsere Blicke begegnen. Der gleiche Hass, der auch in den Augen des Dolmetschers brennt. Und in den Augen jener brannte, die ich getötet habe. Der Junge lässt seine Augen auf mich gerichtet bis zum Schluss. Er hebt die linke Hand und deutet mit dem Stumpf seines Zeigefingers auf mich. Die Wunde ist gut verheilt. Nichts mehr hören, nichts mehr sehen. Die Explosion zerreißt den Raum in kleine Fetzen. Nicht mehr atmen durch den Rauch, der sich auf meine Lunge legt. Der Krieg ist zu mir zurückgekehrt. In meinem Körper ist alles warm und feucht. Zurück auch zu jenen, die dachten, sie könnten sich einfach umdrehen und gehen. Und ich weiß, dass es mein Blut ist, das ich fühle. Mein Name ist Heinrich. Mein Blut, das aus meinem Körper strömt. Vorname Hauptfeldwebel. Meine Person kennt sie. Heinrich, Vorname Hauptfeldwebel. Hörspiel von Robert Weber. Es spielten Heinrich Oliver Urbanski, Staatsanwalt Hans-Jürgen Hörig, Verteidiger Thomas Schendl, Oberleutnant Ludwig Uli Plessmann, Dr. Braun Ingo Hülsmann, Siad Karim Scherif, Richter Gerd Krasse, Laura Susanne Bormann. In weiteren Rollen Sebastian Becker und Ole Lagerpusch. Komposition und Ton Martin Eichberg. Technik Philipp Adelmann. Regieassistenz Susanne Franzmeier. Regie Giuseppe Majo. Produktion Deutschlandradio Kultur 2014. Die Debatte um die Sicherheitslage in Afghanistan wird aktuell geführt und mit der Frage, ob man afghanische Asylsuchende abschieben oder Asyl gewähren sollte, verknüpft. Der ehemalige Verteidigungs- und amtierende Innenminister Thomas de Maizière äußerte jüngst die Auffassung, deutsche Soldaten und Polizisten trügen dazu bei, Afghanistan sicherer zu machen. Da kann man erwarten, dass die Afghanen in ihrem Land bleiben. Dagegen sprach sich der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Christoph Stresser gegen eine Abschiebung von Asylsuchenden nach Afghanistan aus. Und der ARD-Korrespondent Südasien Jürgen Webermann nannte de Maizières Äußerungen in einem Tagesschau-Kommentar zynisch. Er verwies auf die unsichere Lage in Teilen des Landes und resümierte: Da wollen wir ernsthaft erwarten, dass die Afghanen bitteschön in ihrem Land bleiben? Viel eher könnte man Thomas de Maizière genauso verkürzt fragen, ob Deutschlands Politik in Afghanistan nicht gescheitert ist und die Flüchtlinge dafür eine Quittung sind.